Ich bin nicht mehr so wie ich war. Seitdem ich weiß von Golgatha, weil Jesus in mein Leben kam und meine Sünden von mir nahm. Lob und Dank sei ihm in Ewigkeit. Lob für seine Liebe alle Zeit. Lob sei ihm, er hat das Heil gebracht. Jesus hat mich völlig neu gemacht. Gott kam zu mir in meiner Not. Einmalig war sein Angebot. Nun werde ich sein Kind genannt. Die Zukunft liegt in seiner Hand. Lob und Dank sei ihm in Ewigkeit. Lob für seine Liebe alle Zeit. Gebracht.